Impuls. Gedanke und Grund dazu? Der Mensch wird ohne eine Bewertung des Gegebenen kopflos und unüberlegt in seinem Handeln sein. Wie soll er da auch etwas richtig auffassen können, wenn diese Sache eine ist, von der er nichts verstehen würde? Das sei also abzulehnen. Ein eigentliches Bedenken des Gegebenen kann durchaus auch etwas sehr Schönes sein. Es wird wertvoll und wichtig sein, dieses selbst durchzuführen.